ارسكش اينن كمل اسمال بنوتيجي اين بار بيرسون شداتن فون اينن und da sprechen wir über ihre aktuellen Beschwerden. Falls Sie Fragen haben, sollten Sie bitte nicht mich zu unterbrechen. Wie heißen Sie denn? Okay. Ich heiße Thomas Zimmermann. Ich buchstabiere mal eben Z-I-Doppel-M. Thomas und Sszimermann Doppel-N. N de Doppel. Doppel-N. Am Ja. Ende doppelt. Wie alt Ja. sind Sie, Herr Zimmermann? 67. Ihr Geburtsdatum bitte. 1900 58. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ich bin 94 Kilogramm. 94 Kilogramm. Ja. Wie groß Sie sind? 1,64 Meter. 1,64. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin, Frau Zimmermann? Ja, natürlich. Mein Hausarzt ist Herr Müller. Herr Müller. Was führt Sie heute zu uns? Herr Zimmermann, welche Beschwerden haben Sie? Ja, Doktor, ich habe Bauchschmerzen. Bauchschmerzen. Ja. Wo genau tut es Ihnen weh? Könnten Sie mir sagen oder zeigen? Mein Oberbauch starke, aber ich fühle mich manchmal ganz Bauchschmerzen. Oberbauch. Rechts Ja, oder Entschuldigung. links? Unterbauch, Entschuldigung. Unterbauch. Ja. Rechts oder links? Ganz. Rechts. Ganz Unterbauchschmerzen, ja. Verstehe. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Ja, Doktor, diese Schmerzen ist sehr lange, aber seit 6 Monaten es ist immer schlimmer geworden. Seit wann haben Sie? Sie haben gesagt, seit 6 Monaten Vielleicht gibt es Probleme. zwei Jahren, ja. Seit 2 Jahren. Ja. Vor 2 Jahren sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten, aber im Verlauf der Zeit, besonders vor 6 Monaten, ist es immer schlimmer geworden, ja. İşte. Sind die Schmerzen immer da oder gehen sie wieder weg? Ja, die Schmerzen ist nicht dauerhaft. Ich habe manchmal, ich fühle mich manchmal gut, aber manchmal schlecht. Besonders die Beschwerden sind nach dem Essen, 2 Stunden nach dem Essen oder beim Stress aufgetreten, ja. Wie stark sind die Schmerzen von 1 bis 10 auf einer Skala, wobei 10 am stärksten ist? Ja, da, Doktor, es ist verschiedene, aber ich denke 5, ja. Momentan haben Sie Schmerzen? Ja, momentan ist es nicht schlecht, vielleicht 3 oder 4. Waren Sie deswegen beim Arzt? Ja, ich bin viele Mal beim Hausarzt und andere Arzt gewesen, aber es wurde mir nicht richtig Diagnose festgestellt, Doktor. Haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente genommen? Ja, natürlich, ich habe viele Mal Buscopan Tablet angenommen, aber es mir nicht geholfen. Könnten Sie bitte diese Schmerzen genauer beschreiben? Stechend, dumpf oder Ja, drückend? diese Schmerzen ist kolikartig, ja, kolikartig und dumpf, ja. Wissen Sie, Doktor, ich habe das Gefühl, dass unvollständig Darmentleerung, ja, ich fühle mich. Nach dem Stuhlgang, oder? Ja, nach dem Stuhlgang, ich fühle mich, mein Dickdarm ist nicht leer, ja, ich fühle. Haben Sie Blähungen? Ja, richtig, Sie haben recht, ja. Besonders nach dem Essen habe ich Blähbauch und Blähungen, ja. Ist Ihnen Sauerstoffausstoß aufgefallen, Herr Zimmermann? Nein, ich habe nicht bemerkt, ja. Haben Sie Atemnot, Husten? Ja, Doktor, ich habe nicht bemerkt, ja, nein. Ist Ihnen Schluckbeschwerden aufgefallen? Nein. Aber wissen Sie, Doktor, ich habe manchmal Durchfall, manchmal Verstopfung, ja. Manchmal fühle mich gut, aber manchmal ich bin total erschöpft. Momentan haben Sie Verstopfung oder Ja, nein, Durchfall? jetzt nicht. Aber wenn ich habe wenn ich viele Mal diare Durchfall habe, fühle mich sehr Verstopfung, sehr Erschöpfung, ja. Ist Ihnen Blut im Stuhl aufgefallen? Ich habe nicht bemerkt, Doktor, nein. Haben Sie Fieber? Ich habe nicht Schüttelfrost oder? gemessen, ich habe nicht gemessen, aber ich fühle mich nicht fiebrig. Sie fühlen sich nicht fiebrig. Ja, nicht fiebrig, ja. Haben Sie Schüttelfrost, Nachschweiß? Nein, Doktor, nein. Ist Ihnen übel? Ja, ich habe manchmal übel, aber ich habe keine Erbrechen. Bisher haben Sie noch nicht Erbrechen. Ja, jetzt nicht. Ist Ihnen schwindelig? Nein. Wie ist Ihr Appetit, Herr Zimmermann? Ja, normalerweise gut, aber ich möchte nicht viel essen. Ja, ich habe gesagt, wenn ich viele Nahrung essen, nach 2 Stunden habe ich viele Blähbauch und ja, ich fühle mich nicht gut. Nach dem Deswegen ungefähr 5 Kilogramm innerhalb 2 Monaten ich aufgenommen, ja. Moment. Abgenommen. Ich, ja. Hatten Sie diese Beschwerden schon mal, diese Bauchschmerzen? Jetzt, oder? Vorher hatten Sie das? Ja, vor ungefähr. Ich meine Ich vor habe sechs nicht Monaten. verstanden, Doktor. Sie haben Bitte wiederholen. seit 6 Monaten diese Ja. Schmerzen. Ich Ja. frage Ihnen, hatten Sie das früher schon mal? Ja, Vor ich habe gesagt, ungefähr 2 Jahren habe ich diese Beschwerden. Aber seit 6 Monaten Schlimmer. sind die Schmerzen immer schlimmer geworden, ja. Außer Ernährungsmittel, gibt es irgendetwas, das die Schmerzen besser oder schlimmer macht? Ich habe nicht bemerkt, Doktor. Nein. Verstehe. Aber nach dem Schüttelgang fühle ich mich bizim besa. Ama naf Besa. demezsen tüleşmiş şleşta ya. Sind die Schmerzen gewandert, Herr Zimmermann? Nicht bemerkt, ich fühle mich ganz Bauchschmerzen, ja. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nein. Können Sie gut schlafen? Normalerweise schlafe ich gut, aber wenn ich Verstopfung oder Durchfall oder Blähungen habe, schlafe ich nicht gut, ja. Haben Sie Einschlafstörung oder Durchschlafstörung? Beide. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen, Herr Zimmermann? Chronische Erkrankungen, ja, ich habe Bluthochdruk, ja. Bluthochdruck. Ja, Bluthochdruk seit 10 Jahren. Ja. Seit 10 Jahren, ja. Was nehmen Sie dagegen? Ja, ich nehme eine Medikamente täglich, aber jetzt wüsste ich, wie heißt ja Doktor. Ich kann Ihr Hausarzt nachfragen. Okay. Aber nur einmal täglich. Ja, einmal täglich, ja. Haben Sie noch andere chronische Erkrankungen, Herr Zimmermann? Vor 3 Jahren hatte ich eine Harnweginfektion und ich habe ein paar Tagen im Krankenhaus bleiben und diese Beschwerden wurde mit Antibiotik behandelt, ja. Aber was ist Name ist, ich verstehe nicht. Verstehe, verstehe. Haben Sie noch andere Erkrankungen? Ja, nein, ich habe keine Vorerkrankungen. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, als ich Kind war, wurde mir eine Appendektomie durchgeführt. Wie alt waren Sie? Ungefähr ich war 10 Jahren. 10 Jahre. Hatten Sie noch andere Operationen? Das war. Das war alles. Ja. Verstehe. Wurde bei Ihnen wegen dieser Schmerzen eine Sonografie durchgeführt Nein, oder Doktor. Computertomographie? Ich habe nicht erinnert, ja, nein. Haben Sie irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten? Allergien? Ja, ich habe keine Allergien, ja, Doktor. Vertragen Sie alles, alle Lebensmittel? Ja, ich habe keine Ahnung. Rauchen Sie, Herr Zimmermann? Ja, ich rauche, Doktor. Seit wann rauchen Sie? Seit 5 Jahren Seit fünf rauche Jahren. ich 10 Zigaretten täglich. Trinken Sie Alkohol? Gelegentlich am Wochenende oder mit meiner Freund und Freundin treffen, ein Glas Sekt. Ein Glas Sekt. Was Ja. meinen Sie mit gelegentlich? Wie oft? Pro Woche oder pro Monat? Ja, ein oder zweimal pro Woche. Ein oder zwei Gläser, oder? Ja. Sekt. Bitte nehmen Sie die folgende Frage nicht persönlich. Aus medizinischen Gründen fragen wir immer: Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Ich habe nicht Druck probiert, Doktor. Ich freut mich. Sind Sie verheiratet, Herr Zimmermann? Ja, ich bin verheiratet, ja, und lebe mit meiner Ehefrau. und meinen drei Kinder. Sie leben Ja, zusammen. alle sind gesund, ja. Drei Kinder, alle sind gesund. Gut zu hören. Sind Ihre Eltern noch am Leben? Meine Eltern? Ja. Ja. Mein Vater hatte eine Lungenkrebs und sie ist gestorben, Doktor. Er ist gestorben. Mein Beileid, Herr Zimmermann, wegen Lungenkrebs. Dankeschön. Wie alt war er? Nennen Sie Es sich? war 69 Jahre alt. Neunundsechzig, ja. Tut mir leid zu hören. Ihre Dankeschön. Mutter? Meine Mutter lebt jetzt, aber sie hatte einen Schlaganfall und sie lebt jetzt in Altenheim. Tut mir leid zu hören. Dankeschön. Haben Sie Geschwister? Ich bin Einzelkind. Einzelkind. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Zimmermann? Ja, ich bin vollständig geimpft. Ja. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, aber vor 3 Monaten war ich in Frankreich, ja, Frankreich, ja. Verstehe. Noch eine Frage über Ihre aktuellen Beschwerden. Sie haben gesagt, diese Beschwerden krampfartig ist. Ja, krampfartig und dumpf. Ich möchte wissen, wie viel dauert, wenn Sie Schmerzen haben? Ja, es ist verschiedene Doktor, aber ich vermute ein oder 2 Tagen, ja. Ein oder zwei Tage. Ja. Dann wie lange dauert die Gesundheitszeit? Gesundheit. Ja, ich habe gesagt, es ist verschiedene, aber ungefähr ich habe mindestens 15 Attacke in Monate. In Monaten, jeden Ja, Monat. jeden Monat in ja da. Dann machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Wir sind für Sie da. Wir tun alles für Sie, Herr Zimmermann. Dankeschön, Meinerseits Doktor. habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, aber Doktor, ich habe gesagt, ich bin viele anderen Arzt gewesen, aber wurde mir nicht genug Diagnose festgestellt. Können Sie mir helfen, bitte? Ja, wie gesagt, Herr Zimmermann, wir sind für Sie da. Wir tun alles für Sie. Wir tun am besten für Sie. Jetzt, das ist Anamnesegespräch. Danach werden wir körperliche Untersuchung durchführen. Dann werde ich Blut abnehmen, um die Laboruntersuchung zu machen. Dann werde ich operative Diagnostik veranlassen. Mit dem Ergebnis können wir mehr übersprechen. Herr Aber Simmel. Doktor, ich habe gesagt, dass ich 5 Kilogramm innerhalb 2 Monaten abgenommen hat. Ich habe viel Angst. Ich habe Krebs, oder? Bitte denken Sie nicht am schlimmsten, Herr Zimmermann. Wie gesagt, es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen. Mit dem alle Ergebnisse können wir entscheiden, was Sie haben. Okay. Aber Krebs ist am schlimmsten. Bitte denken Sie am Anfang nicht am schlimmsten. Muss ich im Krankenhaus bleiben oder kann ich zu Hause Ja, gehen? jetzt werde ich körperliche Untersuchung durchführen. Bleiben Sie hier bitte. Wie lange dauert, muss bleibt ich Krankenhaus? Nach dem Ergebnis können wir entscheiden. Okay. Ich warte auf Sie, Doktor. Ja, bitte bleiben Sie hier. Okay, Vielen danke Dank schön. für Ihr Verständnis. Okay. Okay, hat jemand einen neuen Patienten vorstellen, den ich eben in der Notaufnahme gesehen habe? Hätten Sie kurz Zeit? Ja, natürlich, bitteschön. Es handelt sich um Thomas Zimmermann, einen 67-jährigen Patienten, geboren am 9.07.1958, 1,64 Meter groß, 94 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns vor aufgrund seit 2 Jahren bestehender, kolikartiger, dumpfer Unterbauchschmerzen im ganzen Unterbauch ohne Ausstrahlung. Er teilte mit, dass sich die Schmerzen seit 6 Monaten schlimmer geworden sind. Ferner gab er an, diese Beschwerden zum ersten Mal gehabt zu haben. Er berichtete, dass die Schmerzen nach dem Essen schlimmer geworden sind. Das bedeutet ernährungsabhängige Schmerzen. Welcher Fachbegriff benutzt du mir hier? Nach dem Essen, ich meine. Nach dem Essen Oder ernährungsabhängig sagen oder postprandial, können wir einfach sagen postprandial, hier. ja, postprandial. Er sei vielmal wegen dieser Beschwerden beim Hausarzt gewesen, bisher noch keine Diagnose festgestellt. Als Begleitsymptomen liegen Meteorismus, Nausea vor. Er habe gegen diese Schmerzen Buscopan-Tablette genommen, jedoch hat es ihm nicht geholfen. Die Frage nach Reflux, Dyspnoe, Tachykardie, Dysphagie wurde verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz, Gewichtabnahme innerhalb von 2 Monaten, 5 Kilogramm und abwechselnde Obstipation und Diarrhoe. Die Frage nach Blut im Stuhl wurde verneint, sowie klagte er über Insomnie wegen dieser Beschwerden. Er leidet seit 10 Jahren an arterieller Hypertonie. Er nehme gegen arterielle Hypertonie ein Medikament einmal täglich einnehmen, aber die Name des Medikaments nicht erinnerlich. Er hat vor 4 Jahren Harnweginfektion, wurde bei ihm stationär behandelt. Eine Behandlung wurde bei ihr eine stationäre Behandlung durchgeführt. Bei ihm wurde mit 10 Jahren eine Appendektomie durchgeführt. Es sind keine Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt. Er rauche seit 5 Jahren 10 Zigaretten täglich, 2,5 Packyears. Er trinke ein bis zwei Gläser Sekt wochentlich. Drogenkonsum wurde verneint. Er ist verheiratet. Er habe 3 erlebt mit seiner Frau zusammen. Er habe 3 gesunde, gesundekinda in der Familienanamnese fand sich Apoplexie bei der Mutter. Der Vater ist mit 69 Jahren an Bronchialkarzinom verstorben. Er ist Einzelkind. Er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet, Moment mal, wo lebt die Mutter? die Mutter lebt in einem Altenheim. Okay. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Reisdarmsyndrom. Dafür schiebt er leidet, er hat seit 2 Jahren unter Bauchschmerzen. Er war schon vielmal beim Hausarzt und er hat krampfartige Schmerzen und postprandial Schmerzen. Differentialdiagnostisch kommen Divertikulos und Divertikulos Ulcus ventriculi und Magenkarzinom in Betracht. Zur Diagnostik würde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Reisdarm-Syndrom ist eigentlich ein Ausschlussdiagnose. Wir müssen organische Pathologie ausschließen. Bei der körperlichen Untersuchung würde ich zunächst die Vitalparameter erfassen. Danach würde ich den Patienten inspizieren, palpieren und auskultieren. Palpation ist im Bauchschmerzen. Palpation ist im Bauchschmerzen wegweisend. Ich achte auf Druckschmerzen und Abwehrspannung und Organomegalie. Danach würde ich Blut abnehmen, um Blutbild, Leberwerte, Entzündungswerte und CEA-Werte zu bestimmen. Danach würde ich bildgebende Verfahren veranlassen. Zunächst würde ich Abdomen des Röntgen des Abdomens veranlassen. Gegebenenfalls würde ich Sonografie des Abdomens durchführen. Und der Patient ist 67 Jahre alt. Wir sollten eine Koloskopie und gegebenenfalls sollten wir Ösophagoduodenoskopie durchführen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten konservativ behandeln. Ich würde Spasmolytik wie zum Beispiel Buscopan verschreiben und ich würde eine Psychotherapie empfehlen. Gegebenenfalls werde ich Paroxetin verschreiben. Ja, das war alles, Herr Oberst. Okay, wie würden Sie diesen Patienten behandeln? Stationär oder ambulant? Ja, ich würde stationär behandeln. Seit 2 Jahren, sie hat vielmal Hausarzt besucht. Bisher hatte er keine Linderung. Deswegen würde ich stationär behandeln. Aus Sozialindikationen. Okay. Aufgrund Sozialindikationen. Okay. Und Sie haben gesagt, dass Sie ein Röntgen des Abdomens durchführen würden. Warum denken Sie so an? Sie leidet an Bauchschmerzen. In der Regel veranlassen wir ein Röntgen des Bauchs, um eine mögliche Perforation oder Luft auszuschließen. Luft muss in Freiluft, genau. Okay, also bei der Perforation können wir ein Freiluft ja. feststellen. Ja, okay. Und würden Sie eine Koloskopie durchführen? Ja, sie ist 67 Jahre, er ist 67 Jahre alt. Er leidet an Bauchschmerzen und Unterbauchschmerzen. Ich würde unbedingt eine Koloskopie durchführen Okay, oder könnte sie bitte empfehlen. Koloskopie erklären? Ja, Herr Oberarzt, Koloskopie ist eine bildgebende Methode, mit der können wir Darm und Mastdarm und Darm beurteilen mit Hilfe von ein Schlauch. Das Schlauch enthält eine Kamera und ein Licht und das ist ein flexibler Schlauch. Wir führen das Schlauch durch After ein. Nach dem Untersuchung sollte der Patient vorbereiten. Er sollte 3 Tage mit Flüssigkeit ernähren. Die letzte Tag sollte er nur Wasser trinken und er würde ein Abführmittel nehmen. Wir verschreiben diese Medikament. Es ist eine schmerzhafte Untersuchung. Deswegen mit einer örtlichen Betäubung oder mit Narkose führen wir diese Untersuchung durch. Nach der Untersuchung er braucht eine Begleitung Person. Okay. Okay, kennen Sie chronische entzündliche Darmerkrankungen? Ja, es gibt zwei verschiedene chronische entzündliche Darmerkrankungen. Eine ist ulcerativ Kolitis, die andere ist Morbus Crohn. Wir können mit Koloskopie diese Krankheiten beurteilen oder feststellen. Wie gesagt, das ist chronische entzündliche Erkrankungen. Bei diesen Erkrankungen erwarten wir Fieber und erwarten wir mehr Schmerzen im Bauch. Also was sind die Unterschiede zwischen Colitis ulcerosa und Crohn? Im Colitis ulcerosa nur Dickdarm betroffen oder betreffend. Beim Morbus Crohn ganzen Magen-Darm System können betreffen. Noch etwas? Noch etwas, ja. Jetzt erinnere mich nur diese Information, Herr Oberas. Okay, Herr Kollegin, was erwarten Sie bei einer Ultrasonographie? Bauchultrasonographie, meine, bei dieser Patienten? Diesem Patienten. Ich erwarte erhöhte Luftansammlung im Darm in diesem Patienten. Und außer dieser Befunde erwarte ich keine Pathologie. Okay, welche Risikofaktoren kennen Sie für eine Reizdarmsyndrom? Stress im Leben oder beim Arbeit ist erster Faktor. Hat der Und Patient Stress? ja, er hat einmal gesagt, ich habe Stress. Aber ich habe nicht gefragt bei der körperlichen Untersuchung. Ich werde unbedingt fragen. Und außer Stress hatte, glaube ich, keine Risikofaktoren. Ich glaube, weibliches Geschlecht ist auch ein Risikofaktor, aber unser Patient ist männlich, Unser ja? Patient. Genau. Okay, gut. Das ist genug, ich glaube. Herr Chefarzt, haben Sie noch irgendwelche andere Fragen oder hat jemand? Würde ich mit Ihnen den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Bitte, bitte schön. Ja, es handelt sich um Herr Thomas Zimmermann. Er ist 67 Jahre alt, 94 Kilogramm schwer, 1 Meter 74 groß. Stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Jahren bestehende rezidivierende diffüse abdominal Schmerzen ohne Ausstrahlung vor. Dem Patient zufolge sind die Schmerzen dumpfer und cholikartiger. Des Weiteren erwähnt er, dass die Schmerzen seit 6 Monaten schlimmer geworden sind. Der Patient ist viele Mal bei anderen Ärzten gewesen, aber wurde beim Patienten keine bestimmte Diagnose festgestellt. Die Einnahme von Buscopan-Tablet hat keine Verbesserung gebracht. Außerdem gibt er an, dass die Schmerzen circa 2 Stunden nach dem Essen aufgetreten sein und nach dem Darmentleerung verbessert hat. Die Beschwerden gehen mit Meteorismus, abwechselnde Diarrhoe und Obstipation, Nausea und Flatulenz einher. Der Patient berichtet über eine Gewichtsabnahme von 5 Kilogramm innerhalb von 2 Monaten. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf beschwerdebedingte Inappetenz und Insomnie. An Vorerkrankungen Hatte nannte er Gewichtsabnahme? Gewichtsabnahme. Nein, Gewichtsabnahme oder Zunahme. Gewichtsabnahme, ich habe gesagt, aber Okay. wegen Inappetenz. Der Patient hat gesagt, ich möchte nicht viele essen. Deswegen habe ich 5 Kilogramm innerhalb 2 Monaten abgenommen. Okay. Ich habe Macht vielleicht weiter. falsch gesagt oder Hörer. Nein, nein. Okay. An Vorerkrankungen nannte er seit 10 Jahren eine arterielle Hypertonie, bestehende eine arteriell Hypertonie und dagegen nimmt er ein Medikamente täglich, aber der Name, die Wirkstoff und die Dosierung sollten geklärt werden. Der Patient Es wurde bei den Patienten als Kind eine Appendektomie durchgeführt. Er rauche seit 10 Jahren 10 Sigarette täglich, aber ich bin nicht sicher. Er trinke gelegentlich ein Glas Sekt und Drogenkonsum würde verneint. An Famili er anam Allergie Anamnese ist unauffällig. In Bezug auf Familien Anamnese teilt er mit, dass Vater mit 69 Jahre alt mit Bronchialkarzinom gestorben ist. die Mutter hat eine Apoplex. Sie lebt in jetzt in Altenheim. Er ist Einzelkind. Er ist verheiratet und lebt mit einer Frau und hat drei Kinder. Alle Kinder sind gesund. Ich gehe von einem Verdacht auf Colon Irritable Syndrome aus. Da der Patient dafür typische Symptome aufweist. Der Patient berichtete über Meteorismus, abwechselnde Diarrhe und Obstipation. Außerdem der Patient berichtet, die Schmerzen circa 2 Stunden nach dem Essen aufgetreten seien und nach dem Darm Entleerung verbessert hat. Des Weiteren hat der Patient viele lange Geschichte. Das Sprechen für Irritable Colon Syndrome als differenziell Diagnose kommen auch Morbus Crohn, Ulcerativ Colitis und chronische Gastroenteritis in Betracht. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose so bestätigen, würde ich dem Patienten zunächst einen vital Parameter überwachen. Dann würde ich den Patienten körperliche untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Abwehrspannung, Loslassschmerzen, Druckschmerzen vorliegen. Des Weiteren werde ich den Patienten Bauchgeräusche auskultieren. Neben körperliche Untersuchungen wäre Laboruntersuchungen sinnvoll, um umfassende Diagnostik zu gewährleisten. Dabei würde ich Blutbild, Gerinnungsparameter, Leberwerte, Nierenwerte bestimmen lassen. Außerdem werde ich einen Stuhltest durchführen, um mögliche andere Probleme auszuschließen. Danach werde ich den Patienten Abdomensonografie durchführen, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, sowie andere Bauchprobleme auszuschließen. Dann werde ich den Patienten Kolonoskopie durchführen, um mögliche Kolonprobleme auszuschließen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich den Patienten stationäre aufnehmen. Und zunächst werde ich dem Patienten einen venösen Zugang vorlegen und danach werde ich dem Patienten flüssige Zufuhr und Antispasmolytika verabreichen, wie zum Beispiel Buscopan und gegebenenfalls werde ich dem empfehle ich den Patienten Psychotherapie, wie zum Beispiel Gesprächstherapie oder Hypnose. Der Patient hat viele Stress. Ich empfehle dem Patienten Stressverminderung. und ich würde dem Patienten eine gastroenterologische Konsil anordnen, um Therapie des Patienten zu optimieren. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich mit den geplanten Untersuchungen fortfahren, Herr Oberarzt. Herr Kollegen, wann ist eine Koloskopie bei Verdacht auf Reizdarmsyndrom indiziert? Ja, es ist nicht nötig für Reisder-Sendroma, aber wenn ich andere Kolonprobleme ausschließen, werde ich nach akut Behandlung eine Koloskopie planen. Okay, und über Alter 50 Jahren oder positive Familienanamnese Ja, ya es gibt. Koloskopie indizieren. Ja, Sie haben recht, Herr Oberarzt. Der Patient hat keine Familienanamnese, aber der Patient hat gesagt, sie hat 5 Kilogramm Gewichtabnahme und gegebenenfalls werde ich dem Patienten nach Akutbehandlung eine Koloskopie planen, Herr Oberarzt. Können Sie so uns Koloskopie aufklären? Ja, Koloskopie ist eine Eingriffe Verfahren, mit der wir Kolon beurteilen können. Diese Untersuchung hilft uns die Erkrankungen wie Kolonkarzinoma, Morbus Crohn, ulcerativ Kolitis, Enzündungen oder Tümöre oder andere Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Wenn wir bei der Untersuchung etwas Auffälliges finden, können wir eine Gewebeprobe entnehmen für Laboruntersuchungen. Dabei führen wir Einschlag mit Kamera am Ende den After bis zum Krummdarm ein. Vor der Untersuchungen mussten der Patient mindestens 12 Stunden nüchtern sein und wir empfehlen den Patienten am Abend eine Apfelmittel mit viel Wasser trinken und morgen eine Apfelmittel mit viel Wasser trinken, um die Dickdarm zu entlernen, ja. Diese Untersuchung ist unangenehme Untersuchung. Deswegen geben wir der Patienten ein Schlafmittel, damit sie während der Untersuchung schlafen kann. Und wir empfehlen den Patienten nach eine Begleitperson mitbringen. Da er nach der Untersuchung nach Hause bringt. Es möglich bei der Untersuchung Komplikationen wie zum Beispiel Blutungen, Verletzungen oder Entzündungen vielleicht. Die Untersuchung dauert circa eineinhalb oder eine Stunde. Es gibt keine Kontrastmittel und die Untersuchung ist ungefährlich nachdem ein paar Stunden dieser Untersuchung, der Patient kann Patient ihre Alltag wie gewohnt fortsetzen. In manchen Fällen können statt Essen andere Untersuchungsmethoden wie zum Beispiel CT des Abdomen oder Ultraschall-Untersuchung durchgeführt werden ja. Aber abhängig vom Krankbilder Herr Vielen Dank, Herr Kollegen. Danke schön, Herr Oberst.